Kundgabe 7779. Empfangen am 22.12.1960. Lebendige Christen, es genügt nicht, dass ihr nach außen hin euch ausweiset als Christen, dass ihr einer kirchlichen Organisation angehöret, dass ihr tut, was diese von euch verlangt, an Äußerlichkeiten und Gebräuchen, sondern nur eines ist nötig, dass ihr die Lehre auslebt, die eine jede kirchliche Organisation vertritt und ihren Mitgliedern auch unterbreitet, dass ihr die göttlichen Liebegebote erfüllt, die euch der Gründer der Kirche selbst auf Erden gegeben hat. Er, der selbst ein Leben der Liebe geführt hat auf Erden, der hat auch die Liebe zum Grundprinzip derer gemacht, die seiner Kirche angehören wollen. Denn seine Kirche ist kein totes Gebilde. Seine Kirche ist Geist und Leben. Seine Kirche ist auf einem lebendigen Glauben erbaut, der nur durch ein Leben in Liebe gewonnen werden kann. Liebe und Glaube, das sind die Kennzeichen der Kirche, die Jesus Christus selbst auf Erden gegründet hat. Denn Liebe und Glaube lassen das Wirken des Geistes zu, das seiner Kirche rechtes Wahrzeichen ist. Und solange ihr Menschen nicht dieses Wahrzeichen aufweisen könnet, seid ihr nur blinde Mitläufer der Organisation, an die ihr euch angeschlossen habt, aber ihr seid keine lebendigen Christen, ihr seid keine Anhänger der Kirche Christi. Und ihr seid dann in großer Gefahr, dass eure Seele verloren geht, die auf Erden eine Willensprobe abzulegen hat und diese nicht bestehen kann, wenn sie nicht die Kraft von oben bezieht, die aber einen lebendigen Glauben voraussetzt. Erst der lebendige Glaube, die Folge uneigennütziger Nächstenliebe, stellt die innige Verbindung her mit dem Kraftquell von Ewigkeit, von dem ein jeder Mensch Kraftzufuhr benötigt, will er sein Ziel erreichen auf Erden. Vollkommen zu werden, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Ihr Menschen nehmet es sehr leicht mit eurer Erdenaufgabe. Ihr glaubet, genug zu tun, wenn ihr pflichtmäßig erfüllet, was euch vorgeschrieben wird von Seiten der Menschen, die sich als Stellvertreter Gottes ausgeben. Ihr denket nicht einmal darüber nach, ob diese auch wirklich Gottes Stellvertreter sind oder sich nur selbst dazu gemacht haben. Ihr denket auch nicht darüber nach, ob ihr denn auch in der Wahrheit unterwiesen werdet. Ihr glaubt bedenkenlos alles, was euch als Wahrheit vorgetragen wird, aber ihr prüfet nicht den Ursprung dessen und ihr wendet euch nicht an den, der die ewige Wahrheit selbst ist, um ihn zu bitten, dass er euch in die Wahrheit leite. Ihr verlangt nicht nach der Wahrheit, ansonsten ihr wahrlich auch eingeführt werden würdet. Ihr nehmet es nicht ernst genug mit eurer Erdenaufgabe und ihr glaubt, dem Willen Gottes Genüge zu tun durch Erfüllen vorgeschriebener Handlungen und Gebote, die jedoch niemals von Gott selbst euch Menschen gegeben worden sind. Aber der Gebote Gottes achtet ihr nicht, ansonsten ihr euch bemühen würdet, ein Leben in Liebe zu führen und ihr dann von selbst auf den rechten Weg gelangtet, der zur Höhe führt. Die Liebe allein ist es, die Gott von euch verlangt. Die Liebe allein ist es, die euch das Recht gibt, euch seiner Kirche zugehörig zu fühlen, denn die Liebe allein zeitigt einen lebendigen Glauben, den Fels, auf dem Jesus Christus seine Kirche erbaut hat. Darum nennet euch erst dann Christen, wenn ihr auch die Gebote Christi erfüllet und dadurch rechte Anhänger seiner Kirche geworden seid. Und das könnet ihr in jeder kirchlichen Organisation erreichen, denn eine jede lehrt euch die Liebe. Doch stellet nicht menschlich erlassene Gebote in den Vordergrund, die nicht fruchtbringend sind und eurer Seele nicht das ewige Leben zu geben vermögen. Denn alles ist wertlos, was nicht die Liebe zur Begründung hat. Und ihr würdet von selbst hinter die Wahrheit dessen kommen, wenn ihr es nur ernst meintet mit eurer Pflicht Gott gegenüber. Solange ihr aber nur formmäßig kirchliche Forderungen erfüllt, wird eure Seele auf immer gleicher Stufe stehen bleiben. Sie wird keinen Fortschritt auf Erden erzielen, denn dieser wird nur erreicht durch uneigennützige Nächstenliebe, die aber auch unwiderruflich das Erkennen nach sich zieht, Erleuchtung des Geistes, sodass sich der Mensch dann nicht mehr genügen lässt an einem Formchristentum, sondern er ernsthaft streben wird nach Vollendung, die er dann auch sicher erreichen wird. Amen.